was? Lady Gaga. Ja, ich weiß, die Annika sagt zwar, dass das eigentlich ein Alien-Panel ist. Komm schon, Lady Gaga, Marty, du wirst dich nicht bereuen. Ich hab mich in eine Gurke verwandelt, Marty. Boom! Überraschung, ich bin eine Gurke. Was sagst du dazu? Ich hab mich in eine Gurke verwandelt. Ich bin Gurken-Rick. Swifty song coming at ya. It's the Swifty.